Telekom, Triple-Fernsprecher, Hermannstraße 211. Höhe Werbelinstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Menschenschlange, die hier vor dem Postbank Finanzcenter an einem Geldautomaten ansteht, um wahrscheinlich Geld zu besorgen, denn man denke daran, heute ist der 1. November. Ansonsten gehört zu meiner zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung ein älterer Herr, der hier in einem Rollstuhl und einer Dritte Welt Stofftüte über den Bürgersteig fährt, sowie etwas Kleinmüll, unter anderem Zigarettenschachteln, Eislöffel und ehemalige BVG-Fahrscheine, sowie eine Bank, die hier in ungefähr 2 Meter Entfernung sich von dem Fernsprecher entfernt befindet, auf der ein Prospekt der Firma Astro genau meine Küche abgelegt worden ist. Ansonsten hier außer einigen Passanten und einem Hinweisschild der Postbank mit den aktuellen Konditionen, Postbank Giro Plus, das kostenlose Girokonto 0 Euro und der Postbank Privatkredit schon ab 4,4% effektiver Jahreszins. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.